Wissen Sie, welcher Unterschied ist zwischen einem Menschen und einem Streichholz? Der Mensch entzündet sich leicht, wenn er den Kopf verloren hat. Das Streichholz entzündet sich nicht, wenn es den Kopf verloren hat. Stammt das von Ihnen? Nein, der Witz fällt mir ein, wenn ich Streichhölzer benutze.